Erster, warum bist du so weit weg, Jahwe? Warum versteckst du dich in Notzeiten? Zweiter, böse Menschen sind sehr stolz. Die armen Leute haben Angst. Mögen die Bösen in ihren eigenen Plänen gefangen werden. Dritter, der böse Mensch tut, was er will. Er ist gierig und lobt sich selbst. Er spricht schlecht über Jahwe. Vierter, der böse Mensch ist sehr stolz. Er denkt, Gott straft nicht. Er denkt, es gibt keinen Gott. Das sind alle seine Gedanken. Fünfter, was er tut, gelingt ihm immer. Deine Urteile sind weit weg von ihm. Er macht sich über seine Feinde lustig. Sechster, er denkt, ich werde niemals fallen. Mir wird nie etwas Schlimmes passieren. Siebtes, sein Mund ist voller böser Worte. Er lügt und ist gewalttätig. Er plant Schlechtes und Zerstörung. Achter, er versteckt sich in den Dörfern. Er tötet heimlich unschuldige Menschen. Er sucht nach armen Leuten. Neunter, er versteckt sich wie ein Löwe im Gebüsch. Er wartet, um die Armen zu fangen. Er fängt die Armen mit seinem Netz. Er zieht sie dann weg. Zehnter, er schlägt die Armen nieder. Die Armen fallen zu Boden. Er ist stark und verletzt die Armen. Elfter, er denkt, Gott vergisst das. Gott versteckt sein Gesicht. Gott sieht es niemals wieder. Zwölfter, steh auf, Jahwe. Gott, zeige deine Macht. Vergiss die armen Leute nicht. Dreizehnter, warum spricht der böse Mensch schlecht über Gott? Er denkt, du strafst nicht. Vierzehnter, du hast es gesehen, Jahwe. Du siehst Leid und Kummer. Du hilfst den Menschen. Der Unglückliche vertraut dir. Du bist ein Helfer für Weisen. Fünfzehnter, zerbrich die Macht des bösen Menschen. Bestrafe seine bösen Taten. Du wirst ihn sicher finden. Sechzehnter, Jahwe ist König für immer. Die anderen Völker sind aus seinem Land weg. Siebzehnter, Jahwe, du hast die Wünsche der Armen gehört. Du machst sie stark und gibst ihnen Mut. Du hörst ihnen gut zu. Achtzehnter, du gibst Weisen und Unterdrückten Gerechtigkeit. Niemand soll mehr Menschen auf der Erde unterdrücken.